Möglichkeit kannst du genauso finden. Ja, nee, aber die Möglichkeitskategorie ist ganz streng philosophiegeschichtlich bestimmt. Ich würde also behaupten, die Utopie-Kategorie ist ein Wischiwaschi ohne Gleichen, mit dem du sozusagen alles machen kannst, was aber nie in eine historisch-materialistische, klare, entmystifizierende Richtung kriegst, während die Kategorie Möglichkeit eine ganz klar philosophisch bestimmte, bei Marx vor allem auch als antiutopische, als a-utopische zumindest, als Dynamis im aristotelischen Sinne, also es hat, können wir jetzt nicht machen, ich wollte nur darauf hinweisen, dass da geht auch eine Kluft auf, also ich weigere mich einfach so jetzt das so zu übernehmen, auch wenn er davon spricht, konkret Utopie, es lag damals in der Luft von Bloch her, der dann großen Einfluss auch auf die SDS-Studenten hatte und so. Ich denke, die Kralische Denkrichtung ist eher genau in diese, das wäre meine These jetzt, das müssen wir dann mal gucken, ne? In die der knallharten historisch-materialistischen Kategorie Möglichkeit, und die geht in die, was Bernd da meines Erachtens versucht hat, ökonomisch zu fundieren, ja, und das verbietet genau auch ein Utopisieren in jedem Sinne, eine ganz strenge Abstinenz von Utopie, auch wenn sie sich konkrete Utopie nennt. Man braucht keine Utopie, um diese Konkretion zu entwickeln, um die Möglichkeiten, die daseinenden Möglichkeiten, die Dynamis, Marx spricht ja dauernd auf Griechisch in diesen Texten Dynamei, der Möglichkeit nach, das ist die wirklich schon angelegte, im Kapitalismus schon wirklich angelegte, daseinende Möglichkeit, die dann auch, das ist was anderes nochmal, da ist nochmal eine Kluft dazwischen. Wollte ich kurz im Raum stellen, kann man dann danach gucken, wie Kral, auf welcher Seite er sich da eigentlich bewegt, auch wenn er mal von konkreter Utopie spricht. Das wollte ich erstmal sagen. Der zweite Punkt, den wir, ich will jetzt nicht sofort abschneiden, der zweite Punkt, wo ich appelliere, dass wir zurückkehren, ist diese ganz Kardinalfrage oder auch Streitpunkt mit, fällt jetzt sozusagen ich will jetzt überhaupt nicht hier die mit dir jetzt also die Achse der Ontologen oder sowas da jetzt auch ist da rumreichend Ontologie ja oder nein oder so, aber du hast es so aufgeworfen, ja, ihr habt da so einen Ontologiebegriff, der da geht es mir nur darum, dass nicht zurückfallen hinter die Erkenntniskritik von Kant, das ist mir ganz wesentlich. Du sagst einfach so klotzig, du bist einfach jetzt Anti-Kantianer und so. Ich würde mich als antikantianisch sehr viel genauer sozusagen positionieren wollen, nämlich genau so, dass ich nicht hinter die, und das fällt am Anfang des Textes zurück, nicht in eine Metaphysik, nicht in eine alte Ontologie und auch nicht in die neuere, nämlich heideggerische, zurückfallen will. Und das ist mir sehr wichtig, das zu klären. Ich verstehe auch dich, wir kennen uns ja da und haben diese Diskussion seit Jahren über Ontologie und so weiter, über das Lukasche, wo auch Lukasch strauchelt oder sonst wie, ganz klar, haben auch Divergenzen. Aber das ist eine neue Ontologie im Sinne, wie Marx sie begonnen hat. Wie Marx sie begonnen hat, und das macht sich an dem Praxisbegriff fest. Also würde ich gerne in der Diskussion nochmal an diesen Auftakt dieses Textes zurückkehren und da diese Frage vielleicht nochmal sich abklopfen. Aber ich habe dir jetzt die ganze Zeit das Wort abgeschnitten. Nee, machen wir da weiter. Ich wollte nur so eine gewisse Klärung, wie die Diskussion fortsetzen könnten. Oder wir lassen das alles so stehen. Ja, wir lassen das und stehen fahren und gehen zum nächsten wir Teil. Alles vier wenn uns das so befriedigt jetzt. Einfach als Diskussionsanriss, Problemaufriss so. Also generell will ich vielleicht nochmal ein generelles Statement, das hat Malte jetzt eben schon mal gesagt, möchte ich noch unterstützen. Was für Malte gilt für mich auch, dass ich also philosophiegeschichtlich nicht sehr, wenn bis überhaupt nicht bewandert bin. Und insofern, das natürlich tatsächlich eine Problematik in der Diskussion mit sich bringt, dass wir sozusagen zu schnell aneinander vorbeireden, habe ich jedenfalls das Gefühl, und wir tatsächlich an den Aussagen sozusagen arbeiten. Also jedenfalls ist ein bisschen unwohl sein. Ja, das ist der Begriffe. Und von daher ist eben zunächst sich auseinandersetzen, die Voraussetzung, zusammenzuarbeiten. Ja, nee, klar. Ja, und also, den Prozess machen wir im Moment. Und das ist aber, kann ja auch nicht so gelingen bei so einem Text. Es wäre ja verrückt, wenn wir das schaffen würden, hier mündlich so einen Text zu debattieren und zu behandeln. Also angemessen, das schaffen wir nicht. Entnehme ich sozusagen deine Aussage, meine unterstützen, dass es aber gerade auch so ein bisschen fliegenklatschenmäßig für euch ist. Wie Fliegenklatschen? Fliegenklatschen, also insofern, dass sozusagen, wenn du es jetzt nochmal stark machst, ja, wie wir wissen, philosophiegeschichtlich nicht so bewandert, dass es so. Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl. Ja. Und dann Füßen. Ja, also weil zum Beispiel jetzt mit der Utopiegeschichte. ich habe ein gewisses Verständnis des Bloch'schen Utopiebegriffs und